Nächster Schritt, ich darf natürlich nicht bei den akademischen Bürgern stehen bleiben, sondern muss einen Schritt weitergehen. Alle sind beteiligt, alle müssten diesen Konsensus entwickeln, um zurückzunehmen. So, dann kommt beim Brückner der damals übliche Übergang. In Wirklichkeit sind nur 3% im Besitz der Bevölkerung, im Besitz von 70% der Produktionsmittel, der Rest hat nichts. Und jetzt versucht er auf diese Weise, den habermasischen Begriff des Konsensus auszuweiten, also müsste die Mehrheit sich durchsetzen und diese Veröffentlichungsmittel und Produktionsmittel der Veröffentlichung in die Hand bekommen. Da finde ich, ist es ein bisschen undeutlich, denn wenn ich von einer ganz geschlossenen Klassengesellschaft ausgehe und vom Klassenkampf, ist eigentlich nicht zu denken, wie es einen Konsens gibt. Jedenfalls nicht in der Form, dass man einfach sich auf Mehrheit und so weiter beruft. Immerhin, was wir sehen ist, Brückner hat eigentlich keine stringent geschlossene Theorie, wie er in diesem Augenblick vorgehen will. Er hat verschiedene Ansätze, einmal diesen Aufklärungsansatz, dann diesen Konsensansatz, ohne dass er das im Jahr 72 bis zu Ende verfolgen kann. Wenn wir aufs Ende von Brückner zurückschauen, muss man sagen, dass er in seinen wirklichen Untersuchungen zum Teil wesentlich weiter ging, als er hier in dieser Methodenlehre gekommen ist, dass er nämlich in seinen wirklichen Untersuchungen tatsächlich versucht, die Klassenbewegung aufzugreifen und gerade den psychologischen Teil und den psychischen Teil so aufzugreifen, dass er im Rahmen der marxischen Lehre eine Ergänzung und auch was Weitertreibendes enthält. In der Schrift zum Sand, da hat er in seiner Suspendierung mal was geschrieben über den Kotzebue Mörder Sand, geht aber dort wesentlich auf die historische Unterdrückung von Universitäten und Professoren ein, sagt er im Nachwort am Schluss auch recht klar, die Universität ist gar nicht zu verändern in einem kapitalistischen Staat, solange der nicht selber verändert wird. Wir bleiben im Kampf in einer Art, ich glaube er sagt, bewegter Starre. Also nimmt einen gegensätzlichen und unmöglichen Begriff, um zu zeigen, dass er inzwischen zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Universität allein nicht geändert werden kann, ohne die Gesellschaft mitzuändern. Und nur um das als Beispiel zu sagen, hinten im Anhang von dem, was heißt Politisierung, lesen wir zum Beispiel einen sehr klaren und durchgearbeiteten Text von der Kritischen Universität Berlin, wo die alles besprechen, nur das winzige Problem, wie man das mit den Prüfungen macht, wo zum Beispiel die Oberschulämter natürlich als Abnehmer der Studie sitzen, das kommt gar nicht vor, sodass natürlich es möglich war, dass sie in der Universität zeitweise weiß Gott was machen konnten. Da saßen die Abnehmer, die potenziellen, vor allem im Staatsapparat, aber auch beim Kapital, schon da und sagten, wir nehmen einfach nur die, die wir brauchen können. Also an dem Beispiel zeigt sich, glaube ich, am besten, dass es wirklich unmöglich ist, die Universität für sich zu verändern, ohne den Rest mitzuverändern. Das ist also der methodische Ansatz. Wenn wir uns heute fragen, was kann man jetzt davon unmittelbar übernehmen, ergibt sich natürlich fast nichts. Denn, so wie ich das mitkriege, ist zum Beispiel die Universitätsreform mit dem Präsident hier in Frankfurt ja so, dass sie gar keine Legitimation mehr brauchen. Die sagen einfach Standort Deutschland und Grundlagenforschung gut, wenn bald bei Siemens ein Patent rauskommt. Wenn ich das als Grund sehe, brauche ich nicht mal mehr Habermas, selbst der ist da noch überlebt. Allerdings, die Leute, die sozusagen wie ihr hier sich eine Nische geschaffen haben und versuchen aus dem ganzen Betrieb und Zwangsapparat der Universität rauszutreten, die könnten schon einige Ansätze haben, um gerade dieses Überschreiten der inneren und äußeren Grenzen der Universität an Einzelstellen nachzuvollziehen. Der Christoph würde jetzt den Teil Psychologie arbeiten, also versuchen zu zeigen, wie jetzt Brückner in seinem ursprünglichen Fachgebiet Psychologie vorging, um eben diese Trennungen aufzuheben.